Hallo und herzlich willkommen zur 12. Episode von Nachos und Popcorn, dem Podcast über Kino, Film und Fernsehen. Mit mir zusammen am Mikrofon sind heute wieder die Laura und der Dennis. Hallo zusammen. Schönen guten Abend. Hallo. Wir haben ganz dringend Therapiebedarf, die Laura und ich, denn wir haben Logan gesehen. Und deswegen heute gar nicht viel Gedöns, wir gehen direkt ins Eingemachte. Wir haben beide viel weinen müssen, nicht wahr, Laura? Also wir waren beide in unterschiedlichen Kinos zu unterschiedlichen Zeiten, aber es gab großen Bedarf an Taschentüchern. Ich hatte keins und das war schon übel. Vorausgeschickt sei, wir werden dermaßen spoilern, wie selten jemand in der Geschichte vorher gespoilert hat. Also wenn ihr Logan nicht gesehen habt, dann schämt euch zuerst mal das, wenn ihr wie andere Leute, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen, vielleicht sogar die X-Men-Reihe irgendwann unterbrochen habt und deswegen jetzt vielleicht nicht mal so großes Interesse an Logan habt, reißt euch zusammen, guckt die X-Men-Filme und dann geht ins Kino und guckt Logan und danach könnt ihr hier zuhören und darüber freuen wir uns dann wieder. So, dann hau ich mal direkt rein. Wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld. Tod Xavier. Ja. Punkt. Das ist, Dennis reißt die Augen auf, da ist er wieder am Start. Ich war übrigens mit Dennis im Kino, der hatte auch keine Taschentücher. Und ich habe aber auch nicht geweint. Was bist du für ein Mensch? Das ist eiskalt. Aber ganz viel nach innen geweint hat er bestimmt. Ja, Tod Xavier, das war schon mal so ein Punkt, an dem ich dachte, wie fertig wollt ihr mich machen in diesem Film? Wir haben vorher schon alle sehr viel gelitten, weil überhaupt finde ich die Person Xavier ist das, was am katastrophalsten ist und am desaströsesten in diesem gesamten Film. Der Rest ist noch, wir haben einen Weg, den wir beschreiten. Xavier hat keinen Weg mehr, den er beschreitet. Er ist fertig und wird herumgeschleppt und fällt Leuten zur Last, die er früher versucht hat zu retten. Und nachdem wir ihn in dement finden in Mexiko in einem alten Wassertank, soweit ich mich erinnere, wo schon das erste Mal schwer geschluckt wird, was aus einer der fantastischen fiktionalen Charaktere überhaupt gemacht wurde, kommen wir an den Tod von Xavier, der so brutal ist, dass er nicht so kurz ist, so ohne Abschied, so ohne große Verbeugung vorm Charakter, dass ich da gar nicht anders konnte, als fürchterlich zu flennen. Und so ging es weiter. Patrick Stewart, wenn ich das dazwischen sagen darf, wollte mit Logan nicht aufhören. Er dachte, die Person Xavier kann weitergehen und hat bei der Berlinale dieses Jahr entschieden, als er das erste Mal den Film gesehen hat mit Hugh Jackman an seiner Seite, dass er nicht wieder Xavier sein wird. Und das Ganze ist nur deswegen passiert, weil genauso wie du, Tim, und ich heulend saßen die beiden im Kino bei der Abschlussszene und Patrick Stewart wollte erst cool sein und sah nur, dass Hugh Jackman sich die Tränen wegwischte dabei und merkte dann, dass er selber fürchterlich heult und wischte sich selber die Tränen weg. Und dann hat er beim Abspann, der einem ja nochmal wieder die Knochen im Leibe bricht, da nahm Hugh Jackman die Hand von Patrick Stewart, hat sie gedrückt, sie haben noch ein bisschen zusammen geweint und in dem Moment war Patrick Stewart klar, ich werde nie wieder zurückkehren in die Rolle des Xavier, weil das hier ist der emotionale Höhepunkt der letzten 17 Jahre für mich. Drop the mic, größer geht's nicht. Ich habe schon wieder so ein bisschen Wasser in den Augen, das anschwillt. Was war vor 17 Jahren? Ach, Dennis. Reiß dich mal zusammen. Das ist der falsche Moment, um jetzt rumzutrollen. So geht das hier nicht. So, das ist das, was ich erstmal an Emotionen in Worte bündeln kann. Möchte Dennis, der nicht geweint hat, ich betone das an dieser Stelle noch einmal, möchtest du vielleicht einen gröberen Überblick geben, wie dir der Film gefallen hat, damit wir von da aus weitermachen können? Ja, von mir aus gern. Also dann mache ich mal das Zwischenspiel zwischen den beiden, die es sehr viel emotionaler wahrgenommen haben. Ich fand den Film erstmal einen der besten, den ich seit Jahren gesehen habe. Ich sage jetzt bewusst seit Jahren, damit kein Schlaumeier fragt, was war denn da vor 4 Jahren? Ich fand den unheimlich körperlich mitnehmend tatsächlich. Das war ein Film, der einen richtig hat körperlich leiden lassen und der einen irgendwie auch müde gemacht hat, in einem ganz positiven Sinne. Also man fühlte sich wie so nach so einem richtigen, nach so 2-3 Stunden Sport danach, völlig ausgepowert auch irgendwie. Emotional und körperlich war man da schon ziemlich am Ende nach diesem ganzen Film. Dass ich jetzt nicht geweint habe, heißt jetzt auch nicht, dass mir die Tragweite dessen, was ich da gesehen habe, nicht bewusst war. Also ich habe schon auch das hat sehr emotional wahrgenommen und der Abspann, muss ich sagen, war es jetzt gerade schon viel mit dem Knochenbrechen. Das fand ich sogar fast noch schlimmer von dieser Seite her, als diese Schlussszene mit dem umgekippten Kreuz. Also als dann da wirklich direkt danach Abspann war und dann dieses Lied kommt, da war ich ehrlich gesagt am nächsten dran zu weinen. Aber eben nur ganz kurz. Aber auf der anderen Seite, du hast Xavier angesprochen, ich bin ja durch dich, Laura, an die X-Men-Filme überhaupt erst rangekommen, hab die dann relativ komprimiert gesehen. Das ist ja auch ein anderes Seherlebnis, als wenn man es von Anfang an immer so gesehen hat. Und ich muss auch sagen, dass es sehr, sehr brutal war, diese Figur auf diese Weise von Anfang an einzuführen und dann auch sterben zu lassen. Und in dieser Szene, wo er da, ich glaube, wird ja im Bett erstochen von dem falschen Wolverine. Und da muss ich sagen, habe ich erst gedacht, das ist jetzt so eine Traumszene oder sowas. Und dann wacht er gleich auf und dann war das nur ein Albtraum. Und dann ist das aber Realität. Und das so durchzuziehen in so einem ruhigen Ton, ohne viel Effekthascherei, so eine Figur da zu beenden. Und dann ja letztlich auch Wolverine auf diese Weise zu beenden. Das ist mutig, aber ich finde es ganz große Klasse. Ja, also ich finde halt auch, dass Logan mutig trifft es ziemlich gut. Das ist eines der mutigsten Mainstream eigentlich Superheldenfilme seit vielleicht The Dark Knight von der Umsetzung her und von daher Seite her, wie die Geschichte erzählt wird. Und mir geht's eigentlich genau wie dir, Dennis, dass ich jedenfalls diese Schwere, diese Müdigkeit von Logan eigentlich selber den ganzen Film am eigenen Leibe gespürt habe. Der Film ist so unglaublich wunderbar, großartig inszeniert und gefilmt. Die Musik stimmt, die Bilder sind fantastisch. Zeitraffer-Szenen, um sie mal so zu nennen, wo halt Zeit vorangeht, sind genau im richtigen Tempo geschnitten. Es ist einfach fast nicht vorstellbar, dass James Mangold, Regisseur, den ich allein für Walk the Line sehr, sehr lieb habe, weil das eine großartige Johnny Cash-Biografie ist, die er gemacht hat. Es ist kaum vorstellbar, dass der auch den letzten Wolverine-Film gemacht hat, der, seien wir ehrlich, meistens größtenteils ein bisschen Grütze gewesen ist. Also von wenigen Szenen abgesehen. Zumindest geht es mir so und ich weiß auch, ich bin ja nicht ganz alleine, was den letzten Wolverine-Film hat. Nein, wahrlich nicht. Wahrlich nicht allein. Und aber ja, der Film ist so unglaublich endgültig, was die ganze X-Men-Reihe angeht, rund um Logan, rund um Xavier, in der Form von Patrick Stewart und so weiter. Es ist, wenn ich würde Sir Patrick Stewart jegliche Kredibilität, die er hat, abschreiben, wenn er gesagt hätte, so, ich mache jetzt noch einen weiteren Film, weil das würde immer bedeuten, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was für eine Bedeutung Logan hat für diese Reihe und auch für diese Rolle und fürs Kino. Es gab Leute eben im Kino, die waren enttäuscht, dass es keine Mid-Credits oder Endszene gab oder nach den Credits noch eine Szene gegeben hat. Und ich dachte so, wie könnt ihr da enttäuscht sein? Das würde die ganze Stimmung, die dieser Film aufgebaut hat, all das würde komplett zerschmettert werden. Es wäre ein Schlag ins Gesicht eines jeden Filmfans, da noch irgendein Easter Egg dran zu packen. Da wäre die ganze Wirkung des ganzen Filmes wäre weg. Du zuerst, Dennis. Ich habe ganz viele Fragen an den Tim. War das eigentlich nur eine Eigenart in Berlin oder gab es den wirklich nicht in 3D? Da würde ich dann nämlich auch noch mal ganz, ganz großes Lob aussprechen. Ich glaube, den gab es tatsächlich nicht in 3D. Und ich kurze Anmerkung noch dazu, bevor Laura ihre Fragen stellen darf. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand in meiner Twitter-Timeline schrieb, dass sie, ich glaube, es war eine sie, den Film so ein bisschen in Schwarz-Weiß-Optik teilweise wahrgenommen hat. Und ich habe gelesen, dass Nils Meingold tatsächlich irgendwie eine Schwarz-Weiß-Fassung für den Film rausbringen möchte. Wäre wahrscheinlich dann Teil einer der Blu-ray, kann ich mir vorstellen, als alternative Fassung. Da kann ich mir vorstellen, obwohl ich finde, dass die ganzen Farbgebungen und all das wunderbar passt, ja, auf diesem Roadmovie-Charakter. Ich glaube, dass er in Schwarz, in einem richtig schönen, kontrastreichen Schwarz-Weiß auch eine sehr gute Wirkung hat. Völlig richtig. Ich, bevor ich meine Fragen stelle, weil sie auch ein bisschen wegführen von dem Film, möchte ich noch meine zweite Klugscheißer-Geschichte des Abends anbringen. Jerry Seinfeld ist schuld, dass es diesen Film in dieser Form gibt. Den wir alle lieben, den wir alle für das Beste halten, was jemals gedreht wurde zu den X-Men, bis auf den ersten. Weiteres Diskussionsthema. ich habe Hugh Jackman verpasst, als er bei Jimmy Fallon war, um den Film zu promoten. Wurde mir jetzt nochmal angeboten. Und tatsächlich hat Jerry Seinfeld vor nunmehr was 3 Jahren oder so mit Hugh Jackman telefoniert. Das ist wirklich passiert. Hugh Jackman hat das erzählt. Und hat gesagt, möchtest du jetzt wirklich alt werden mit der Rolle? Was soll passieren? Willst du warten, bis du nicht mehr cool bist als Wolverine? Du musst das zu einem richtigen Ende bringen. Und Hugh Jackman hat wohl so reagiert, wie jeder erstmal reagiert. Was willst du denn von mir? Und du? Und dann hat er Telefonat nett beendet, ist schlafen gegangen, am nächsten Morgen um 4 Uhr aufgewacht und hatte diese Geschichte im Kopf. Er hat das quasi per Voice Message so schnell wie möglich an die entsprechenden Autoren und so weiter weitergeleitet, dass er das so machen möchte. Und das hat mich dann wiederum völlig gekriegt, dass es Hugh Jackman war, der diesen Impuls gegeben hat, fußend auf ein Telefonat mit Jerry Seinfeld. Das ist so absurd, dass es zu gut ist. Und ja. Wolltest du was sagen, Tim? Nee, ich wollte sagen, das ist wirklich ein absurder Gedanke. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir haben, die ganze Welt feiert diesen Film als das Größte, was jemals geschaffen wurde im Comic-Universum. Und es war Jerry Seinfeld, der den Antrieb gab. Das ist so grotesk. Kann man sich nicht aufdenken, nein. Und es ist Hugh Jackman selbst, der diese Rolle so geprägt hat in der Popkultur oder in der Rezeption des Comics letztendlich, dass man nur stolz sein kann irgendwie. Also ich weiß ja nicht. Dann neben Aspekt zu dem, was Dennis vorhin angesprochen hatte, Soundtrack. Ich habe ein wenig geschimpft wie ein Rohrspatz, keine 30 Meter vom Kino entfernt, das im Trailer Hurt gespielt wird. Ja. Und sie mit The Man Comes Around enden. Das ist eine Dramaturgie, die so menschenfeindlich ist. Das ist wirklich, also ich habe dann nach wie vor keine Worte für. The Man Comes Around war vorher eines meiner großen Lieblingslieder jemals. Und über die Neufassung Hurt müssen wir nicht sprechen. In diesem Kontext wird es zu einem visualisierten Leiden, dass es, also nach wie vor, ich bin sprachlos. Und dieser Kinnhaken, den einen das, also ich habe auf Hurt gewartet, als dann man wusste, jetzt kommen die Credits, ich habe auf das Lied gewartet und es ist aber das abschließende Lied. Es ist das, wir hören die Trommeln, ja, es ist zu Ende und jetzt musst du Rechenschaft ablegen. Ja. Und, oh, das, also, ja. gut. Aber bei Mangle kann das dann auch wieder alles Sinn machen. Nur, nein, ich bin nach wie vor dagegen und ich bin immer noch fürchterlich echauffiert darüber. Kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich fand, dass mit dem Lied, den Abspann, da hat weißer Text auf schwarzem Grund vielleicht den besten Auftritt seit Star Wars. Also das ist ein toller Satz gewesen. The man comes das around bei Star Wars? Nein. Oh, komm, Tim. Also ich meinte jetzt dieses, dass Text sich bewegt. Ach so, meinst du das? Im Hintergrund, das kennen wir ja so. Aber nein, im Ernst, ich fand, ich hätte Hurt im Umkehrschluss nicht so bedeutungsstark empfunden an der Stelle. Mittendrin irgendwo hätte das sehr gut gepasst, weil ich mich da selber sehr gehört fühlte. Aber so am Ende fand ich ehrlich gesagt das noch so auf den Punkt, dass ich ja, wie ich schon erwähnt hatte, da wirklich emotionaler fast war als in der Schlussszene davor. Also ich finde auch, es ist ja oftmals so, dass Lieder in Trailern gespielt werden, die letztlich im Film selber nicht mehr auftauchen. Natürlich habe ich auch so ein bisschen in dem Moment drauf gewartet, so dass weil man das ein bisschen noch im Hinterkopf hatte, so, ja, Film ist vorbei, so, und jetzt kommt der Abspann und dann hätte es vielleicht auch irgendwo gepasst, aber bin ja auf Dennis Seite, ich finde auch, dass The Man Comes Around echt besser passt. So. Ich sag ja gar nicht, dass das nicht passt. Es hat mir nur absolut wehgetan. Ja, ich bin riesen Johnny Cash-Fan und das ist einfach, ja, es war, da habe ich auch nochmal ein bisschen, abschließend ein bisschen schluchzen müssen. Also, ja, klar. Ne? Und so, nochmal einen Leberhaken dran. Ich weiß noch, dass ich ganz böse zu Dennis rüber gesagt habe, jetzt ist der Film zu Ende und die geben uns nicht mal noch 10 Minuten, um wieder klarzukommen. Also, ja, das fehlte. Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Das war sehr, sehr gemein, weil es wirklich eine Szene war, wo jeder, der jetzt nicht so gefühlskalt ist wie ich, Rotz und Wasser heult. Und dann wirklich zu sagen, so Licht an und noch ein bisschen Popcorn auf dem Pullover, Gesicht verheult und jetzt ab nach draußen, Leute. Das, also fand ich sehr abrupt dann am Ende, aber welche Wischiwaschi-Szene hätte dem Film denn noch gut getan? Hätten jetzt die Kinder da noch in Kanada ankommen sollen oder hätte da irgendwie noch irgendein uneheliches Kind von Wolverine am anderen Ende der Welt seine ersten mit einem ja, also was hätten die da noch machen sollen? Insofern glaube ich, war das sehr würdevoll, wenn es auch nicht für jeden Kinobesucher so würdevoll war. Ne, ich finde, aber tatsächlich, ich glaube, also wer da noch denkt, es kommt noch eine Mid- oder End-Credit-Szene, der versteht Film einfach nicht, der versteht nicht, wie Kino funktioniert und wie Geschichten erzählen funktioniert und wie es funktioniert, wenn man eine Geschichte zu Ende erzählt. So. Und in einem Zeitalter, in dem wir Geschichten immer und immer und immer weiter erzählen und man sich auch über einen 12. Teil einer Reihe nicht wundert, ist es einfach vielleicht auch sehr ungewohnt, dass Geschichten auch tatsächlich mal zu einem Ende gebracht werden. Ja, das ist ja gut so auch, ja. Ja. Das stimmt schon, nur nicht so. Nicht Xavier auf einer Truck, wie Rampe, wie nennt man das? Dahin verblutend, nicht Wolverine am Ende seines Lebens für eine völlig ungewisse Zukunft, alles gegeben. Nicht so, nicht in diesem Wald, nicht mit diesen Menschen, nicht mit diesen unwichtigen Menschen. Ich sträube mich dagegen. Ich finde es gut, dass es erzählt wird, aber ich komme über dieses Gefühl des, das hätte alles gar nicht sein müssen, nicht hinweg, wenn wir jetzt nur auf die Story gehen, nicht auf den Film. Aber was heißt, das hätte nicht sein müssen? Also ein Happy Ending, wenigstens für Xavier. Wolverine war immer Logan, vielmehr war immer die Kampfmaschine, die in dem Moment, in dem er aufgehört hat mit den Käfigkämpfen, sich für etwas tatsächlich komplett in den Dienst gestellt hat und gesagt hat, hier Xavier Schule, ich bin euer Rausschmeißer, ich mach da mit, ich glaube daran. Und ja, es war bei Logan und ihm, ja, also Wolverine war klar, der geht immer drauf dafür. Das ist keiner, der am Ende noch was rettet und dann ein schönes Leben führt. Der ist der, der keine andere Option danach hat. Xavier ist der, der nicht so runtergekommen mit diesem nebulösen, was er angerichtet haben soll, worüber wir auch gern gleich noch sprechen können, ja. Dahin sieht, mental gedrosselt, dement. Und das ist einfach ein, wie soll ich es formulieren? Das ist Raubbau. Das macht man mit dem Charakter nicht. Und darüber komme ich nicht hinweg. Was hat der angestellt, der Xavier? Ich habe das nicht gerallt. Das ist so ganz am Rande mit erwähnt worden, dass in der Szene im Motel, wo er ja auch diese Gedankenexplosion, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, da hat, auch eine schöne Szene, wie das Ganze inszeniert ist. Wird das vielleicht noch über einen anderen Aspekt mal reden müssen. Als sie aus dem Hotel rausgehen, hört man irgendwie eine Radiosprecherin, die mir darüber verweist, das war, glaube ich, ja in Baltimore. Das muss wohl irgendwie was gewesen sein, dass auch da bei ihm halt diese Gedankenwellen so ausgestrahlt haben, dass er wohl eigentlich die X-Men quasi ausgerottet hat und umgebracht hat. Und die X-Men? Ja. Das habe ich wirklich überhaupt nicht mitbekommen in der Form. Und ja, das ist immer so ganz bisschen angedeutet. Ich habe es auch nachgelesen. Ich habe es auch nicht wirklich mitbekommen, weil das so nebenbei war. Ich habe auch überlegt, was war denn das? Und habe das irgendwo, ich glaube, auf IMDb, das glaube ich, stand das mit drin, gelesen. Und was so ein bisschen unklar gelassen wird, weil das halt auch angedeutet, dass das wohl teilweise halt wohl auch trotzdem noch steuern kann. Das ist wohl nicht so ganz unwillkürlich ist, wie getan wird. Das ist wohl bewusst so ein bisschen nebulös gelassen. Das fand ich auch ein bisschen schade. Andererseits ist die Frage, ob das nicht viel zu sehr abgelenkt hätte, wenn man da zu explizit drauf eingegangen wäre. Und nach dem Motto, dann könnte es wieder zu sehr, klingst du auch ein bisschen, als ob er sich da noch ein Loch übergelassen hat. Irgendwie dann können wir dir auch noch mal eine Geschichte anderwo irgendwie erzählen, was da überhaupt vorgefallen ist. Aber wird halt nicht passieren. Also, in den Gefallen wird sich halt keiner großartig tun. Mich stellt das nicht so ganz zufrieden, ehrlich gesagt, auch mit deiner Hintergrundinfo jetzt. Ich finde, das hat der Film nicht nötig. Ich finde auch, dass es der Charakter nicht nötig hat. Ich habe mich nicht gefragt in dem Moment, wo sind die anderen X-Men? Weil danach klingt es, dass sie das eingebaut haben, um zu sagen, ja, und deswegen kommt jetzt nicht XY angesprungen und macht ein bisschen Sturm oder so. Das braucht es nicht. Wenn sie einmal so fertig sind mit der Rolle, dann müssen sie ihm nicht noch so eine Dreckschleuder anheften irgendwie. Ja, vor allem, das Problem ist ja sowieso, dass es da irgendwie 35 Milliarden verschiedene Zeitstränge irgendwie gibt. Und eigentlich gibt es ja, abgesehen, dass die gleichen Figuren von den gleichen Leuten gespielt werden und dann auch die gleichen Personen darstellen, ja kaum wirklich eine vernünftige Verbindung zwischen den einzelnen Filmen so, weil alles irgendwie nicht zusammenpasst. Also gerade wenn dann noch diese X-Men Future Past Generation da noch mit reinspielt, dann wird es halt vollkommen wirr. Aber auch sehr stylisch. Es wird auch sehr stylisch. Ja. Ja, also ja. Was mir aufgefallen ist, das ist zum ersten Mal ein Wolverine-Film, der echt brutal ist. Ja. Also so, definitiv. Wie Logan da seine Klauen einsetzt und wie man sieht, wie sie eingesetzt werden, das hat man in allen Filmen zusammen nicht gesehen in der Form. So blutig mit wie Klauen Enden, die aus dem Schädel rausragen und Leute, die gezweiteilt werden. Echt unfassbar. Da haben sie echt nochmal ordentlich was rausgehauen. Und kurioserweise finde ich aber, das passt irgendwie auch zu dieser Grundstimmung des Filmes. Wir haben ja eine extrem naturalistische Grundstimmung. Also es wird ja alles, sein körperlicher Verfall, der von ihm und auch der von Xavier, das wird ja alles sehr detailgenau und ungeschönt gezeigt. Auch, also was ich auch aus den X-Men-Filmen ehrlich gesagt so kaum kenne, wie diese Familie, bei der die da zu Abend essen und übernachten, da wo auch die Nacht, wo Xavier stirbt. Ja. Das ist von der ganzen Idee her so brutal, dass die da eben diese komplette Familie inklusive Kinder um die Ecke bringen. Auch das ist ein Herangehen, was sich deutlich von der bisherigen X-Men-Welt, wie ich die wahrgenommen habe, abhebt. Ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, aber ich habe mir so gewünscht, und das ist das Schlimme, was der Film mit einem auch gemacht hat, ich habe mir, als der Vater aus dem Auto stieg, habe ich mir gewünscht für ihn, dass er stirbt, weil seine ganze Familie gerade ausgelöscht wurde. Dieses traute Heim, in das er da irgendwie, an das er liebt und seine Familie und alles. Und ich dachte mir, Gott im Himmel, der Junge hat überlebt. So, das ging gar nicht. Und diese Gedankenspiele hat dieser Film mit einem gemacht. Das spielt genau da rein. Die erste Szene, wo diese Latino-Gang, darf man das sagen? Ich sage es jetzt einfach. Da kurz und klein gemacht wird und das erste Bein, das abgehackt wird, überhaupt, muss ich sagen, als wir Logan als Chauffeur kennenlernen in den ersten Minuten, dachte ich, ach du meine Güte, das kann ein sehr langer Film werden, weil man noch nicht verstanden hat, was das Ambiente darstellen soll und was das Erzähltempo hier soll. Es ist sehr brutal. Es ist so brutal, dass ich zum Teil nicht hingucken konnte und ich gucke Walking Dead. Aber das war zu viel. Und es ist alles immer mit einer Traurigkeit belegt. Selbst diese sehr brutalen Szenen sind nicht euphorisch, Nervenkitzel oder sonst irgendwas. Sie sind wirklich einfach nur Zerstörung. Und man lernt so Logan auch noch einmal komplett neu kennen. Man fühlt dadurch das erste Mal mit, was es bedeutet, mit diesen Waffen ausgestattet, Menschen zu zerstören. Was vorher ein interessantes Motiv ist, dass es da so einen Typen gibt und seine Superkraft ist eben seine Heilkraft und er hat diese tollen Klauen und so. Nein, er muss Menschen töten, die ganze Zeit. Und das wurde bisher in den X-Men-Filmen ja auch überhaupt nicht reflektiert. Logan ist ein ganz harter Kontrast. In allen anderen Filmen sind halt wirklich Superheldenfilme. Da ist es stylische Gewalt. Mhm. Und hier ist es, wie schon gesagt, wie du sagtest, wie auch Dennis sagte, das ist so ein naturalistischer, realistischer Alltag eines in die Jahre gekommenen Logans. Also spielt er irgendwie 2069 oder irgendwie sowas? Nee, früher. Früher? Früher, 29, glaube ich. 29? Also zumindest ein paar Jährchen später. Mhm. Und also man sieht einfach Logan an, der ist einfach alt und der ist müde, er ist auch des Lebens irgendwie irgendwo müde, er heilt nicht mehr so sehr, irgendwas vergiftet ihn von innen heraus. Also man merkt auch, also er kann und will nicht mehr und da steckt so viel Frust drin. Und es ist an keiner Stelle ist es brutal, aber es ist nie glorifizierende oder verherrlichende Gewalt. Ja. Ja, Hugh Jackman, meine Herren, es ist im Prinzip der Start einer Karriere, wenn man so möchte, weil wir, glaube ich, vorher alle nie gesehen haben, was der wirklich kann, der Mann. Ja. Ich habe ihn nie in Oklahoma auf der Bühne gesehen als Musical-Darsteller, von daher kann ich nicht in Gänze sprechen. Aber Hugh Jackman ist ein unfassbar guter Schauspieler. Und spätestens mit dem Film musste man das jetzt einfach mal zugeben. Ja. Ja. Ja. Da sind wir uns einig. Alle einig. Ja. Ja, Hugh Jackman, guter Schauspieler hat Logan wirklich mit seinem schönen, die Rolle des Wolverine zu einem schönen Ende geführt. So eine Sache, die hat mich allerdings zum bisschen, ja, zu sagen, hat mich gestört, würde ich zu weit führen, aber ich fand tatsächlich die Gegenspieler sehr, sehr blass und sehr klischeebeladen und die waren irgendwie so da, weil man braucht ja irgendwie einen Antagonisten und muss dann eine Verbindung X-23 irgendwie darstellen. Wie habt ihr das gesehen? Ja, also ich hab diesen Gegenspieler schon völlig vergessen und ich habe auch direkt nach dem Film gesagt, dass das sehr, sehr schade war, dass die da so einen Schnulli genommen haben. Also wäre das ein richtig charismatischer Fiesling gewesen, dann wäre der Film absolut perfekt gewesen. Aber den hatte ich jetzt schon komplett vergessen. Ich glaube, dass es wichtig ist, um die diese Sinnlosigkeit des Films, die da auch hintersteckt. Dieses Ankämpfen gegen das, was halt kommt. Gegen teilweise sogar Xavier, wenn er in, wo waren die und wo er im Casino? Welche Stadt war das noch gleich? War das Atlanta? War es Atlanta? War es so simpel? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war nicht Vegas auf alle Fälle. Genau. Oklahoma kann auch sein. Ja, es war Oklahoma City. Hätten wir wieder den Bogen gesponnen zu Hugh Jackman. Richtig. Der Hugh. Nee, das hat er selber reingeschrieben. Hm. Nein. Die da muss sogar gegen Xavier in dem Sinne selber gekämpft werden. Es ist so ein gegen alle Mächte, die da halt kommen. Und ich finde, es gehört dann fast zum Ton dazu, dass es so ein völlig belangloser Typ ist, so ein Söldner, der mit seinen Söldnern da hinter dem Mädchen, über das wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben, merken wir alle, oder? Mhm. Das ist so ein... Ja, dann ist es halt der. Das meinte ich vorhin mit denen im Wald. So. Mhm. Hat der Typ nicht verdient, hat der Charakter nicht verdient. Aber genau das ist diese völlig, wie soll man sagen, dieses Desaströse daran, dieses auch Fatalistische daran. Es muss halt zu Ende gehen. Und wenn es die sind, dann sind es halt die. Es wäre fast schade, wenn da, also ohne dass ich dir widersprechen möchte, Dennis, aber in dieser Folge würde es fast schade sein, wenn man da einen wertvollen Charakter eingeführt hätte. Ja, stimmt, der würde fast wieder ein bisschen ablenken von dem Rest dann, ne? Dann lieber so ein Abziehbild, Bösewicht, von dem am Anfang an klar ist, ist der Bösewicht, weil alles an ihm schreit, hallo, ich bin der Böse. Ich bin der Böse mit meinem super krassen Roboterarm Schnulli, sagte Dennis, völlig richtig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ich dieses Gesicht mal gesehen habe. Das ist so ein Teenie-Star, der hat in Narcos mitgespielt. Also Den hat der denn in Narcos gespielt? Den DEA-Agenten, der aus den USA da nach Kolumbien kommt. Nein, das ist doch nicht der gleiche. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich schau mal nebenbei nach, was Tante IMDb dazu sagt. Ja, da scheint mir der Schnulli ein sehr wandlungsfähiger Schauspieler zu sein. Das ist ein ganz vielschichtiger Schnulli. Nein, aber ich meine, Hollywood hat so tolle Fieslinge, die du einfach immer bringen kannst. Ich will ja jetzt nicht mal so mit, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir jetzt einer einfällt, wo ich sage, da hat es einem Film gut getan, so einen zu haben, ohne dass man die Figur jetzt noch filmelang gebraucht hätte. Also Joker in Batman finde ich jetzt fast schon zu trivial, den jetzt zu nennen. Aber wenn wir zum Beispiel auch... Und den Joker hat es auch viele Filme weiter gebraucht. Deswegen ist Batman inzwischen Ben Affleck und deswegen darf der sogar inzwischen die Filme drehen und produzieren. Nein. Was? Ben Affleck wird nicht mehr Batman drehen. Nicht mehr? Gar nicht mehr? Nee, das aber ist schon seit auch ein paar Wochen bekannt, dass der neue Regisseur am Start ist. Ich will jetzt hier nicht die Polizei spielen, aber wenn wir jetzt die Logan-Folge damit verbringen, über Ben Affleck als Batman zu sprechen. Nee, das geht nicht. Dann passiert Wolverine unter seinem X im Grab. Ja, aber du hast ja vollkommen recht. Aber dass er auf der anderen Seite der Erde wieder rauskommt. Also lasst uns die Diskussion vielleicht auch vertagen. Ja, ich will noch ganz kurz erwähnen. Der blonde Schnulli heißt in Wolverine, also in Logan heißt er Pierce. Und der Darsteller heißt Boyd Holbrook. Und hat Steve Murphy in Narcos gespielt. Und er hat auch eine ganz kurze Nebenrolle, vielleicht kennst du ihn auch daher noch, Laura, in Gone Girl. Der spielt nämlich dem Freund irgendwie von diesem Mädel da, wo sie Apartment untergekommen ist, die sie überfallen. Ich möchte nicht mehr auf Ben Affleck an dieser Stelle eingehen, deswegen werde ich das unkommentiert lassen. Ja, das hat auch wieder was mit Ben Affleck zu tun. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnt haben. Ja. Und dann haben wir natürlich noch als zweiten Gegenspieler haben wir den Doktor sozusagen, gespielt von Richard E. Grant, der ja unter anderem auch bei Dr. Who mitgespielt hat und ganz vielen anderen Sachen auch. Ja. Ja, der aber gar nicht so prominent platziert war, oder? Nee, nein, nicht wirklich. Genau. Ist auch nur eine Nebenrolle. Also, Bösewicht. Ich möchte, Ich möchte jetzt mal mit dem leichteren Thema noch einsteigen, bevor wir uns um die Kinder kümmern. Mhm. Road Movie. Habt ihr mal ein noch weiter betoniertes, nicht vorankommendes Road Movie erlebt wie dieses? Das, solche Fragen musst du vorher absprechen, Laura. Das ja, müsst ihr jetzt auch lange über. Ist eine gute Frage, müsste ich jetzt ja in der Tat länger drüber nachdenken. Weil ich den Begriff Road Movie. Entschuldige denn, bitte. Nein, ich finde Road Movies eh immer gefährlich. Also Road Movies haben oft den Hang dazu, so ein bisschen stecken zu bleiben. Und wo ich dann oft ein Gefühl von Langsamkeit habe. Aber mir fällt jetzt leider kein tolles Beispiel ein. Ja, also ich es ist halt nicht Little Miss Sunshine, ne? Wo wir uns alle in so einen lustigen VW-Bulli setzen und irgendwann kommen wir an und sind alle mit unserem Selbst im Reinen oder so. Ich finde den Begriff Roadmovie völlig fehl am Platz. Nur weil die eine Strecke zurücklegen, heißt es nicht, dass es ein Roadmovie ist. Bestes Roadmovie aller Zeiten, ein Ticket für zwei. Mit John Candy. Ja. Und ja. Wie heißt er noch? Steve Martin. Genau. Oder? Ja. Ja. Das ist ein Roadmovie. Ich bleib bei Little Miss Sunshine, aber es ist zimmert noch ein besseres. Nee, mir fehlt nur noch California ein. Mit David Duchovny, Juliet Lewis und dem jungen Brad Pitt. Als Roadmovie. Der letzte Mad Max war nicht auch ein Roadmovie, aber der war schon ziemlich rasant. Der war Fury, würde ich sagen. Ja, Fury Road. Kein Gefühl von Langsamkeit. Es sei denn, man guckt ihn sich in der halben Geschwindigkeit an, aber dann, ja. Und auch dann ist er schneller als Logan. Wahrscheinlich, nein, ja. Ich muss sagen, dass ich das in der Pressevorschau des Films wirklich, es hat dem einen ganz anderen Touch gegeben, finde ich, als in der Beschreibung, als der Film letztendlich hergegeben hat. Ich wiederhole mich da gerne, nur weil sie eine Strecke zurückgelegt haben, heißt es nicht, dass es ein Roadmovie ist. Und hat so ein paar Roadmovie-Elemente vielleicht, hat aber auch so ein bisschen was Postapokalyptisches, das liegt aber mehr so an der Optik, sage ich mal, als dann Tatsache, dass es wirklich was Postapokalyptisches ist. Ja, aber schon die Bilder, ja, die Bilder unterscheiden sich sehr stark. Wir fangen in Mexiko an, wo alles orange ist und Wüste, und enden im Wald, was so dieser recht plumpe Wiedergeburtssinn sein soll, weil die Kinder ja dann alle zu Justin Trudeau rennen. Der ja immer noch Premierminister von Kanada ist, ja, im Jahre 2029. Und auch immer noch 29 ist. Ja. Justin Trudeau wird inzwischen die Quantenphysik revolutioniert haben, wird das Mutantengen vollends entschlüsselt haben und wird für Gleichberechtigung sorgen. Ja, das ist der Film, den sie nie drehen werden. Ich muss sagen, dass Laura, das kleine Mädchen, das mir alleine wegen des Namens sehr, sehr am Herzen liegt. Ich fand es teilweise zu dick aufgetragen. Ja. Also, ja, spricht nicht. Ja, es hat irgendwie Bindungsängste, was völlig Sinn macht, wenn du so ein Kind aus so einer Versuchsanstalt bist. Dieses überzeichnete, ich bin Logan und ich rede nicht mit dir, weil du mich gerade voll nervst und ich entwickle jetzt aber Vatergefühle für dich und am Ende sagt sie Papa und all diese Sachen. Das war mir schon fast zu viel. Ja, es hat trotzdem bei ihm funktioniert. Also, es hat trotzdem mal mir die richtigen Knöpfe gedrückt. Auch, ja, also Niagara-Fälle. Ja, aber ja, klar, wenn man näher darüber nachdenkt, so, dann ist es irgendwie too much so. Ja. Also aus welchem Grund sagt sie jetzt einmal irgendwie Daddy halt so, ja. Ist halt, abgesehen von dass er ihr biologischer Vater ist, aufgrund von Klonzirkus halt, ne. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Auch, dass sie, ne, dieses plötzlich spricht sie so und hätte da auch schon anders gepasst. Das ist dann diese wenigen Momente, wo dann ein bisschen Humor in Logan drin war. Ich fand Ich fand, da hat sich diese ganze Brutalität dieses Films manifestiert in diesen Mädchen. Also wie da am Ende die Kinder zu Werke gehen und eigentlich ja ja fast schon sadistisch über diese Söldner herfallen. Also wie sie die da mit den Gräsern überwuchern lassen und denen dann zugucken, wie sie zappelnd da irgendwie in der Erde verschwinden. Das ist ja eine Brutalität, das hat ja nichts von so einem verspielten, wir können unsere Kräfte noch nicht richtig kontrollieren, wir haben auch Angst vor unseren Kräften, was ja die frühen X-Men-Filme so ein bisschen immer dargestellt haben. Oder sagen wir mal, diese Zukunft Vergangenheit, da komme ich immer durcheinander. Ja. Das war ja so dieses, oh nein, Feuer kommt aus meinen Augen und ich mache mal alles kaputt und bin eigentlich todunglücklich damit. Aber diese Kinder entwickeln da ja eine solche, nicht Lust, aber die haben ja eine solche Beherrschung ihrer Kräfte schon und setzen die ja sehr brutal und gezielt ein. Auch das fand ich einfach einen ganz anderen Punkt, den Logan da gesetzt hat, im Gegensatz zu den X-Men-Filmen davor. Aber das ist ja auch genau das, was sie ja eigentlich gelernt haben. Sie waren da eingesperrt in diesen Käfigen, waren da die gezüchteten Kinder und sollten zu Kampfmaschinen ausgebildet werden. Letztendlich war das so, hier, ihr wollt Medizin, dann bitte sehr, nehmt eure eigene. Sie sind das Negativ zu Xavier. Absolut. Aber wann hat man das im amerikanischen Kino schon mal gesehen? Du selbst, Dennis. Du selbst hast gesagt, direkt am gleichen Tag, am nächsten Tag, ich weiß es nicht mehr, der erste Auftritt des Mädchens in Mexiko, wo die Söldner sie holen kommen oder wollen, und das Mädchen dem Typen den Kopf abschlägt, da rausläuft und den Kopf dahin wirft. Das war so, okay, so spielen wir heute in diesem Film, verstehen wir. Ja. Ne? All in. Ja, richtig. Das war in a nutshell, wie man heutzutage so sagt. Was dann folgen sollte. Genau. Und im vollen Kontrast, wenn man vergleicht das letzte Mal, dass man einen in einem Mainstream, Anführungszeichen, Comicfilm einen Kind gesehen hat, was so vorgegangen ist, das war Kick-Ass. Und das sind zwei völlig konträre Figuren. Ich musste ganz halt irgendwie denken, Logan hat gezeigt, wie man das, was man in Kick-Ass gesehen hat, viel, viel besser macht. Na, Kick-Ass, wollte ich gerade sagen, Kick-Ass hat ein anderes Ziel. Und Kick-Ass war super als Kick-Ass. Als Ass kickt, war Kick-Ass gut. Nein, kehren wir zurück zu unserem Heulkrampf. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was das Franchise angeht. Fortführen zu Dennis auch. Dennis hebt den Finger. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, dass die nicht so viel Würde im Leib haben, wie es Hugh Jackman und Patrick Stewart haben, die einerseits durch Jerry Seinfeld befeuert, andererseits durch einen warmen Händedruck befeuert, sagen, das war's, mehr geht nicht. Wir haben jetzt viele uninteressante Kinder mit uninteressanten Kräften kennengelernt. Ich fürchte, die machen damit weiter. Auf irgendeine Art und Weise, im schlimmsten Fall mit einer Serie oder so. Wie ich sag jetzt mal den schlimmsten Fall, ganz kurz, Tim, entschuldige, weil es mir gerade einfällt. Wir werden den glatzköpfigen Ben Affleck als den neuen Xavier. Und jetzt Lute. Ja, also so schlimme Horror-Fantasy, wie du sie hast, kann ich sie gar nicht haben. Ich wollte nur anmerken, es ist in der Tat eine X-Men-Serie geplant. Die ist auch schon irgendwie, die sind auch schon dabei zu casten. Unter anderem, sie soll wohl The Gifted heißen. Ja. Yeah. Und von Fox produziert, unter anderem mit dem Burn Notice-Macher, oder von dem Burn Notice-Macher Matt Nix. Und unter anderem soll da auch Bryan Singer wieder mit involviert sein, der uns die X-Men damals ins Kino gebracht hat, in verschiedenen Formen. Das hilft ja nicht. Und der soll da den Piloten für drehen. Und unter anderem spielt da Amy Acker mit. Amy Acker kennt man vielleicht aus Angel. Nö. Wenn Angel gesehen hat. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Ganz genau. Das ist die schlimmstmögliche Variante, wie mit dem Inhalt weiter verfahren werden kann. Dass es aufs Fernsehen gezogen wird, dass es in eine Serie gezogen wird, dass es im Prinzip, wo sich Deadpool drüber lustig macht, wenn da so zwei Idioten von den X-Men auftauchen, dass es das wird. Dass da irgendwelche Idioten von den X-Men auftauchen. Ich glaube aber auch wenn ich einer Fernsehserie auch eher skeptisch gegenüberstehe, dass vielleicht der Mediumwechsel und der Wechsel der Erzählart das Einzige ist, was die Fans jetzt irgendwie noch kriegen kann. Also meine Horrorvision war, auch direkt geäußert nach dem Kinobesuch, dass die Reihe jetzt einfach neu aufsetzen, so Spider-Man-like, irgendwelche Teenie-Darsteller nehmen, die über 30 kein Mensch mehr kennt und dass man da gar nichts mehr mit verbindet. Also das war für mich so die Horrorvision. Und wenn da eine Serie draus gemacht wird mit den Machern, die auch jetzt da dran gesessen haben und vielleicht, sagen wir mal, einem erträglichen Castwechsel, dann ist das vielleicht sogar die Rettung des Ganzen. Also jetzt eine neue Trilogie anfangen, muss ich sagen, dem hätte ich skeptischer gegenüber gestanden. Man muss dazu ja sagen, es gab ja zwischendurch, ich weiß noch nicht genau aus welchen Jahrzehnts, ist so eine X-Men-Cartoon-Serie. Habe ich auch nie gesehen. Also X-Men war ja schon im Fernsehen quasi dadurch auch präsent, nicht nur als normales Printmedium. Ich habe eher allgemein das Problem, dass bei mir mittlerweile schon eine große Übersättigung dieses ganzen Superhelden-Themas angeht, egal ob es nun irgendwie Marvel ist oder DC. Bei DC gab es ja jetzt den neuen Justice League-Trailer, der mich auch sehr unterwältigt hat. Das war zwar schon besser als der andere, aber... Der war schlimm, ne? Aber das war so, es war einfach so, alle Klischees, die man so kennt, und so total bemüht, guck mal, was für, wie badass wir alle sind. Und ich habe gerade nur gedacht, so, bitte mach, dass es aufhört. Das hätte ich eigentlich ganz klar erreichen können, indem ich einfach Pause drücke und das Fenster zumache von meinem Browser. Ich habe natürlich trotzdem weitergeguckt und mir das ganze Elend gegeben. Und, keine Ahnung, also früher oder später wird all das auch sein Ende finden müssen, weil die Leute es dann auch nicht mehr in der Form konsumieren, dass es tatsächlich dann noch irgendwie im hohen Maße erträglich ist und einträglich ist für die ganzen Produzierenden. Was mir gerade noch einfällt, wie habt ihr denn den Gedanken empfunden, dass quasi innerhalb des Universums basierend auf den Heldentaten, wie auch immer der X-Men, es auch X-Men Comics gibt, diese Metaebene. Das ist ganz fantastisch gewesen. Das ist einfach ganz großartig rausgezogen gewesen. Leider die Doppelung. Ich finde, es hätte eins gebraucht. Sie hätten nicht die Western-Zitate gebraucht, wenn sie die Comics machen. Oder sie hätten es bei den Western-Zitaten belassen können und dafür die Comics rauslassen. Oder eine andere, eine etwas seichtere, kleinere Anspielung irgendwie auf die Popkultur, die sich darin danach gebildet hat. So war es mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Aber an sich der Gedanke, dass die so aufgegriffen werden, ist ja Marvel-typisch eigentlich, wenn man bedenkt, wie die Avengers gefeiert werden. Und auch schon in Filmen zumindest, das kann ich beurteilen, gefeiert werden, dass da auch die kleinen Kinder mit dem Captain America-Schild rumlaufen oder so. Das ist so in etwa die Ebene. Dass sie aber auf die Comics zurückgehen, ist sehr elegant. Ich fand dieses wie Wolverine oder Logan, ich würde Logan jetzt eher sagen, passt besser zum Film, wie Logan diese Comics abkanzelt. Das war ein weiterer Baustein eines Gefühls, was dieser Film erzeugt, was vielleicht am ehesten damit zu beschreiben ist, wenn ein Kind das erste Mal nach dem Weihnachtsfest das Weihnachtsmannkostüm von Onkel Willy findet. Also das ist einfach von vorne bis hinten auseinandergenommen. Laura hat sich ja schon beschwert, Xavier auf der Laderampe von dem Pickup. Logan irgendwo im Wald verscharrt. Xavier auch irgendwo im Wald verscharrt. Die Comics, ach, alles erfunden, komm, hör mir auf. Also das ist alles so, komm, wir machen jetzt Schluss hier und nicht auf eine, ach, wir sind voll genervt und machen jetzt Schluss, sondern auf eine, jetzt ist es gut und wir geben dem Ganzen ein tolles Endeschluss. Daran dann vollkommen endend so, dass sie dann an dem Grabstein von Logan stehen und der eine Junge hat noch diese Wolverine-Figur, Actionfigur in der Hand. So steht an dem Grab seines persönlichen Heldens. Hallo, ich habe schon wieder Gänsehaut und möchte wieder losheulen. Und er hat es wahrscheinlich nicht mal gecheckt, der Junge. Wahrscheinlich ist das nicht mal in dem Moment verarbeitet. Aber ich muss sagen, eine weitere Frage, die sich da für mich direkt anschließt, ist die X-Men-Reihe eine emotionslose? Weil, lasst mich das kurz ausführen, mein Pippi in Augen-Moment ist Wolverine, der am Grab von Xavier losheult und versucht dem zu erklären, hier ist Wasser und hier zwitschern Vögel und ich war dahin, weil er auch einfach anfängt zu heulen. Und es werden keine Emotionen ausgedrückt, oder? In den X-Men-Filmen. Das ist dieses Superhelden-Moment wahrscheinlich, in dem die Charaktere funktionieren, es aber keine Reflexion dessen gibt. Und das vielleicht einer der ersten Filme ist, in denen das überhaupt gemacht wird. Wenn man das Böse sagen möchte, die Avengers haben gerade Manhattan zerlegt und gegen Aliens irgendwie gesichert und gehen danach Shawarma essen. Und wir lachen drüber. Xavier sagt immer, ich vertraue dir und zu den ganzen Kindern, die er aufnimmt. Und er weiß, was sie können und er fördert sie. Aber es ist kein ihnen gegebenes Zuhausegefühl, Liebesgefühl. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein X-Men jetzt ohne sexuelle Komponente einem anderen X-Men gegenüber so eine Herzenswärme zeigt, oder? Es ist, ja, wenn man mal das Romantische weglässt, ne, also Jean und Wolverine so und die Geschichten halt, ja, die ja, naja, einfach nur so klassische Filmromanzen sind, weil gehört ja irgendwie dazu. So, egal, ob man das toll findet oder nicht, oder weil es irgendwie zur Story gehört, weil wir Story-Elemente brauchen, dass da jetzt irgendwie was passiert. Knutschi. Ja, genau. damit irgendwie der, ja, Achtung, Klischee, ne, der Boy George oder Josh Boy von dem anderen auch seine Sarah mit ins Kino nehmen kann. Damit auch die Mädels angesprochen werden, was ja Quatsch ist. Das so zu sehen. Ja, das ist einfach so, da merkt man einfach, was Xavier, was das für eine Vaterfigur eigentlich letztendlich ist, irgendwie für diesen harten Kerl Logan, der immer den harten Kerl auch mimen muss, weil ihn alle auch als harten Kerl sehen wollen. Und der bricht halt alles zusammen für ihn, so, und ihm ist einfach auch klar, nämlich, dass er denn jetzt auch wenn es diese Kinder dann noch gibt, die war ja irgendwie nur künstlich gezüchtet wurden, und vielleicht sogar noch viel weniger, was dafür können, was sie sind, als er und seine ehemaligen Weggefährten, dass mit ihm quasi dann auch die X-Men ja tot sind und zur Grabe getragen werden. Und ja. Aber ist es nur das? Ist es nur das oder ist es ein Gefallenwollen? Bitte, Dennis, entschuldige, mach du ruhig weiter. Ich muss sagen, also mich hat diese Szene da mit Wolverine, ja, ich bin da bei Tim, ehrlich gesagt. Also ich fand diese Szene, muss ich jetzt ehrlich gestehen, fiel mir jetzt, als wir gerade drüber sprachen, erst wieder so richtig ein. Aber auch das war eine extrem emotionale Szene. Und ich glaube, dass dieses Ganze, was zusammenbricht für Logan, war in der Szene richtig greifbar. Und mich hat die sehr erinnert an eine Szene, und jetzt werde ich mal zum Gefühlsmenschen, wo ich mich erinnern kann, was die letzte war, wo ich mal Rotz und Wasser geheult habe. Das war dieser Film The Descendants mit George Clooney. Nicht gesehen. Und nicht gesehen. Laura schüttelt auch. Keiner hier. Leute, das ist, da gibt's eine Szene, ich will jetzt da auch nicht zu viel aus dem Film erzählen, gehört jetzt auch nicht hierher, aber es gibt eine Szene, er sitzt im Auto, hat so drei nervige Teenager irgendwie dabei, seine Frau ist gestorben und er hält sich immer gut und schafft so den Alltag und dann irgendwann ist dieses Genörgel und der Film erzeugt eine Geräuschkulisse in dem Auto und einen Nervfaktor, dass irgendwann du förmlich mit George Clooney am Steuer sitzt und irgendwann tritt er auf die Bremse, bleibt stehen und fängt hemmungslos an zu heulen. Und diese Szene ist durch diese vorherige Und durch dieses, und dann verstummen auch diese Teenager und raffen auch in dem Moment das erste Mal, womit sie es da zu tun haben. Und das ist was, das hat mich auch zutiefst berührt damals. Und da hat mich auch diese Logan-Szene dran erinnert, wo so ein Moment kommt, wo ein Held, der den Film so bestreitet, der mit allen Misslichkeiten umgeht, der sich da immer auch schlechter heilend, aber immer wieder ramponieren lässt, so einen Moment hat, wo er einfach auch nicht mehr kann. Und das fiel mir jetzt gerade dazu ein, das war schon eine starke Szene auch, ja. Aber ist nicht dieses, also ich möchte nicht die ganze Figur des Xavier völlig hinterfragen, versteht mich da jetzt nicht falsch, ne? Nur ist er der belohnt? Ist er der auf die Schulter klopft und sagt, dass das so richtig gut hier macht? Er ist schon, also ich fand das, also er ist der Einzige, der an Logan immer geglaubt hat. Korrigiert mich. Nö, würde ich es auch so sehen. Er ja. ist schon für Logan eine extrem besondere Figur. Ja, das in jedem Fall, ja natürlich, nur wie sind die Druckverhältnisse da? Das ist das, was ich meine. Und das ist das, was ich vorhin mit meiner Frage meinte, wie emotional diese Reihe ist, weil Xavier schon Leute nach ihrer, also Mutanten nach ihrem Können bewertet, im Sinne von, nicht du bist besser oder schlechter, aber dir muss mehr geholfen werden, wie auch immer. Wenn wir dann Cyclops denken zum Beispiel, der seine ganze Schule da zunichte gemacht hat, gleichzeitig aber auch getrieben ist von einer Idee, die seinem, wie soll ich es nennen, er hat eine Vorstellung der perfekten Welt, die er verfolgt und er braucht auch Bausteine dafür. Und natürlich möchte er Mutanten retten, nur gleichzeitig nutzt er sie auch. Und wenn ich dann jetzt am Ende dieser 17 Jahre da sehe, wie Logan vor diesem Grab steht und einfach nicht weiter weiß und einfach anfängt zu heulen, dann ist das für mich auch eine Komponente, dass er vorher ihn zwar unter seine Fittiche genommen hat, der Xavier, ist aber nie ein groß ausgedrücktes, in meiner Erinnerung zumindest, und ich habe die Filme 100-mal gesehen, groß ausgedrücktes, du bist einer von mir, du bist meine Familie, du gehörst hierher, du bist genau richtig, wie du bist, da, da, da, gab. Das ist über die Maßen immer über Mutanten allgemein gesprochen worden. Ja, ja. Aber es ist, da wurden gerade ganz viele Finger gezeigt. Mutanten allgemein, aber nicht, wir sind das Team, ich bin stolz auf euch und wir sind eine Familie. Soll ich, Dennis, oder möchtest du? Gerne. Was ich sagen würde, es gibt das so ein ganz kleines bisschen, diesen Moment, und der wurde Logan genommen, weil nämlich Charles seine Beichte auf sein Bett macht gegenüber dem Wolverine-Clone. Was denn? Das weiß ich dann jetzt nicht mehr. Ja? Ja, er liegt auf dem Bett und erzählt halt irgendwie, er denkt, da steht Wolverine am Bett und oder Logan am Bett und erzählt ihm so, das war irgendwie der schönste Tag seit langem und es war so schön alles heute irgendwie und ja. Ich musste ihm erzählen, nur, ne, Baltimore, bla bla bla. Und dann guckt er halt hoch und man sieht einfach nur diese Faust auf der Brust und die Klauen, die rauskommen. Und dann sieht man, dass da dieser, ich glaube, X25 heißt, glaube ich, der Klon von Wolverine, wie da steht, also der, ja, der junge Logan, wie auch immer. Das war dieser Moment. Dieser Moment des zwischen ja, einem Vater und einem Sohn, wenn man so möchte. Und dieser Moment, der wurde Logan genommen. Gehe ich nicht mit. Dennis nee. Zuerst. Ich war doch, bin ich bei Tim. Aber woran ich auch denke, hat Logan jemals jemand Logan genannt, außer Xavier? Bestimmt. Komm. Nee, ich weiß es wirklich gerade nicht, aber ich glaube schon. Oder? Wie ist es denn mit Rogue oder so? Ja, es kann natürlich sein. Wüsste ich spontan auch nicht, aber da müssen wir sich nachher mal retrospektiv schon mal alles angucken. Und auch ja, genau darauf genau achten, ja. Challenge accepted. Accepted. Strichliste führen. Accepted, ja. Der war gut, mein Scherz. Nein, ich will wie gesagt, ich glaube halt nur, dass dieser hochemotionale Film uns alle auch deswegen so bekommen hat, weil die Filme davor nie emotional waren. Und ja, natürlich innerhalb eines Superhelden-Formats, wie es vorher ausgespielt wurde, gibt es keinen Moment, keine 5 Minuten, in denen eine solche Beziehung besonders dargestellt wird und beschrieben wird. Nur wenn wir jetzt nun mal in diesen beiden Filmen, wie auch immer, wenn wir alles vorher zusammennehmen und das, was wir jetzt gesehen haben, dazwischen stecken, müssen wir nun mal sagen, dass es keinen Abschluss geben kann, weil vorher nicht diese Beziehung porträtiert wurde. Es wurde immer nur angedeutet, also man musste das aus dem Kontext irgendwie selber erschließen, wenn man wollte. Es ist klar, also ja, da stimme ich dir sogar zu, die anderen Filme sind alle pures Entertainment im Sinne, dass es halt knallhartes Action-Kino. So, ja, mit Superhelden. Logan ist knallhartes Drama in einem Superhelden-Universum, in dem die Superhelden einfach ihre Superhelden-Daseins müde sind, die es sogar nicht mal richtig ausführen können, weil sie körperliche Wracks und sind und weil sie alt sind. Film stellt die Frage, was ist, wenn ein Superheld, ein Mutant, wenn der alt wird, wenn er so krank wird, dass seine Fähigkeiten eine Gefahr für die Gesellschaft werden. Ja. Ist ein völlig anderer Filmstil einfach. Und deswegen ist auch da auch Zeit genommen, mich für diese Gefühle, die vorher nicht gezeigt werden konnten. Logan ist kein Film, der mit One-Linern um sich schmeißt. Er bricht eigentlich mit allem, was irgendwie so dieses Genre des Superhelden-Kinos irgendwie halt ausmacht. Aber er hat sie. Ja, aber sie sind irgendwie nur vereinzelt so da. Und weil sie... Sie sind nicht im Mittelpunkt. Sie machen den Film nicht... Das sind nicht, so Postkarten nicht, von früher. Ja, ne? Ja, so bisher. So. Also ich fand's bin ich mal gespannt, ob die einen Oscar bekommen, wie die Hugh Jackman alt geschminkt haben. Also man sah ja an dem Klon, wie der wirklich aussieht. Und das fand ich ganz toll. Nein, Dennis. Nein, Dennis. Ich hab mein Ironie-Bild vergessen. Ja, okay. Ja. Ich fand das jetzt einen guten Scherz. Ja, gut. Ja. Versuch ich nur rauszureden, ja. Ja, okay. Hugh Jackman. Was macht der denn jetzt? Der Hugh Jackman? Der dreht jetzt Logan Legacy. Herrje. Nee. Tritt als Geist auf. Nee, ist ja nicht George Lucas. Ich glaube, dass der Hugh Jackman, und der war immer noch in dem Jimmy Fallon-Interview so völlig fertig, das ich da gesehen habe zur Promo. Ich habe sonst echt kaum Promo zu Logan gesehen. Ich weiß nicht, was man macht, wenn man 17 Jahre mit einer Rolle verbracht hat, so intensiv, wie die das gemacht haben. Das ist Arbeit. Arbeit, die aber gleichzeitig auf die Persönlichkeit und den Charakter abfärbt und viel abverlangt. Was macht Hugh Jackman jetzt? Lebt er jetzt einfach sein Leben? Na, der will weiterhin als Schauspieler unterwegs sein. Denn ich habe gerade mal kurz geguckt, was demnächst so ansteht bei ihm. Ach, der hat inzwischen 3 Filme gedreht. Ja. Das ist cool. Nee, das nicht. Der ist gerade dabei, einen Film zu drehen. Ein Gründer eines wo bekannten Reise- und Zirkuses spielen wird. Wir möchten ihn in Judas Jackman umbenennen. Yeah. Ja. Nein, ich finde, was man einfach merkt, ist, wenn man so die Hauptcast irgendwo sieht, wenn sie immer zu Gast sind, sei es bei Graham Norton oder woanders, wie unglaublich gut sie miteinander auskommen können, wie gut sie sich miteinander verstehen, wie wahnsinnig humorvoll diese Menschen sind, und einfach, wie total sympathisch die auch sind. Also, es gibt immer so Schauspieler, da denkt man so, ja, ich sehe den vielleicht ganz gerne als Schauspieler irgendwo, aber sobald ich ihn woanders sehe, finde ich ihn eher unsympathisch oder, weiß nicht, oder wirkt distanziert oder wirkt wie, als ob er einen Stock im Hintern stecken hat oder mehrere Stöcker und, Stöcke. Und bei Hugh Jackman, der wirkt immer total locker und, 3. Bitte? 3 Stöcke. Ja. Mehrere. Du hast so ein tolles Video geteilt, Tim. Möchtest du uns davon erzählen? Hugh Jackman war, es wird irgendein Filmfestival gewesen sein, ich weiß nicht mehr, was da der konkrete Hintergrund war, ist da von einem Journalisten angesprochen worden und Hugh Jackman hat ihn erkannt, weil nicht dieser Filmjournalist, den dort in Frage gestellt hat, früher einmal ein Schüler von Hugh Jackman gewesen ist, im Sportunterricht. Und er hat irgendwie da ein paar wunderschöne Bemerkungen halt gemacht und das war sehr, sehr witzig. Man soll es einfach mal angeguckt haben. Ich will das eigentlich gar nicht jetzt. Rollo heißt der gute Mann, ja. Und das ist irgendwie, es ist sehr, sehr witzig. Es ist so ein kleiner Clip, der ist so anderthalb Minuten lang oder so. Und es macht einfach Spaß. Ja, es macht Spaß und es zeigt halt auch, dass der Typ genug in der Birne hat. Also der Typ, der genug in der Birne hat, ist Hugh Jackman in dem Fall. Dass er dann nicht nur den sofort erkennt, erstmal die Frage stellen lässt, sondern auch sagt, was sie jetzt alle nicht wissen da draußen, das ist der und der Typ. Er hat den ja völlig bloßgestellt, weil er ihn sogar vor seine eigene Kamera noch gezerrt hat. Ja, ja. Noch gesagt hat, oh, du hast einen schönen Rotton bekommen oder so. Das ist alles ganz fantastisch, dass er auch wirklich keine Chance gegeben hat, diese Frage noch zu beantworten, die er da gestellt bekommen hat, weil er gesagt hat, weißt du, was mich wirklich aufregt? Schüler, die, bla bla bla. Ja, ja. Das ist, Hugh Jackman ist ein cooler Typ. Der hat auch zu Graham Norton seine Mama mitgebracht. Ah ja. Das ist die Folge, die ich gerade zitiert habe, wo Patrick Stewart nämlich das erzählt hat mit der Berlinale. Ja. Da saß nämlich auch noch die Mama von Hugh Jackman direkt vor denen. Auch schön. Das ist ein Clip, den ich nicht gesehen habe. Ich habe nur den Clip gesehen, in dem Sir Patrick Stewart, von Queen höchstpersönlich geadelt worden, eine Geschichte über seinen Penis erzählt hat bei Graham Norton. Und auch das ist, kann man auf YouTube finden, den Clip. Es ist sehr, sehr witzig. Es geht darum, ob er nun beschnitten ist oder nicht. Okay. Und es ist sehr, sehr witzig. Da hat die Folge jetzt auch einen Dreh bekommen, muss ich sagen, ja. Den ich nicht erwartet hätte. Okay. Ja. Es ist auch total unerwartet, wie er es erzählt. Also, weil es ist so, es ist Patrick Stewart, also, und er erzählt etwas halt über seinen Intimbereich. Das ist so, man erwartet das halt auch nicht unbedingt. Diese Nein, das ist cool. Ja. Ich bin fertig mit Logan. Jetzt allgemein? Nee, allgemein noch lange nicht. Ich glaube, ich werde mir den nochmal angucken, den Film. Ich habe den nur einmal gesehen. Das muss, glaube ich, nochmal sein. Ich werde ihn auch nochmal, glaube ich, dann im Original gucken. Und dann möchte ich nochmal genauer beleuchten, ob das ein Western ist, den ich da gesehen habe. Ja, spannender Ansatz. Und das werde ich tun. Und nein, ich bin nicht mit dem Film fertig. Das ist einer der Filme, die einen ewig, glaube ich, begleiten werden, weil man zu viel denken musste und zu viel fühlen musste. Und weil er ja nun auch tatsächlich eine Zeit bündelt, die eine geraume Menge meines persönlichen Erwachsenwerdens so zusammenfasst, wenn wir drüber nachdenken, wann das Ganze losgegangen ist. Ja. 17 Jahre zurück, da ist man, und irgendwie haben die es geschafft, mit einem zu wachsen, und jetzt beenden sie es und schicken einen weg. Und das, deswegen alleine wird man, glaube ich, nicht fertig werden mit diesem Film. Aber, Nö, bitte. Ja, ich habe auch von allen X-Men und Wolverine-Filmen, es gibt auch nur zwei, die ich nicht im Kino gesehen habe. Das war aber der letzte Wolverine-Film, also der in Japan, habe ich nicht im Kino gesehen. Und den letzten X-Men-Film, dieser mit dem Reaser Judgment Day. Apocalypse, genau. So, und den habe ich ja nur nachher halt beide gesehen und hab auch bei beiden gedacht, so, okay, ich habe bei beiden nichts verpasst, das nicht im Kino gesehen zu haben. Da hätte mich im Kino vielleicht ein bisschen drüber geärgert. Und von der Seite aus so, ja, also es ist halt eine Filmreihe, eine Filmfigur. Es gibt auch niemanden, der so lange eine Filmfigur so oft verkörpert hat wie Hugh Jackman mit Logan / Wolverine. Das ist eine sehr beachtliche Leistung. Und wenn man weiß, der Mann ist mittlerweile auch irgendwie, hat auch schon die 50 hinter sich gelassen. War die Frage, um auch da mal kurz den Bogen zu spannen von Jerry Seinfeld, so, möchtest du das wirklich ewig tun? Eine total berechtigte Frage und es war total richtig von Hugh Jackman, da sich das einmal zu verinnerlichen, zu sagen so, nee, eigentlich sollte ich das nicht tun, weil auch diese Figur hat es verdient, dass man ihr einen würdigen Abschluss gibt. Und verdammt nochmal, das hat Logan getan. Also Logan hat mir das Herz zerrissen und ich habe mich dabei wohlgefühlt, auf eine perverse Art und Weise. Und am nächsten Tag habe ich von Cash nochmal In My Life gehört und ich war so dankbar, dass sie nicht das als Soundtrack genommen haben, weil ich glaube, dann wäre ich aus diesem Kinosessel nicht mehr rausgekommen. Ja. Ja. So, Logan, das war's. Dennis, ein abschließendes Wort von dir noch? Oh Gott. Ja, gutes abschließendes Wort. Oh Gott. Oh Gott. Ja, liebe Hörer, wir sind alle fix und fertig. Es war wichtig für uns, in dieser Therapiesitzung zusammenzusitzen und über Logan zu sprechen und die verschiedenen Aspekte, die uns da gefallen haben, die uns vielleicht nicht gefallen haben, die uns bewegt haben und die Fragen, die wir uns gestellt haben, anderen zu stellen und zu gucken, ob sie genauso empfinden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch ging es ähnlich beim Gucken von Logan und schreibt uns, wenn ihr Meinung zu Logan habt. Wir freuen uns auf Twitter unter @nachos_popcorn. Auch gerne als Kommentar bei uns im Blog. Wir sind bis dahin euer Nachos und Popcorn-Team. Tschüss von Tim. Tschüss, Ian. Tschüss.